Nach den Explosionen auf einem Hafengelände der nordchinesischen Metropole Tianjin mit mindestens 50 Toten werden weiterhin Menschen vermisst. Axel Dorloff. Rund 6000 Menschen in Tianjin wurden in der vergangenen Nacht in Notunterkünften untergebracht. In Schulen, in Turnhallen oder in Zelten. Was explodierte oder wie es zur Detonation kam, ist weiterhin unklar. Der Bürgermeister des Bezirks sagte, man müsse erst die Sicherheit gewährleisten, bevor man die chemischen Substanzen genau identifizieren könne. Mehr als 200 Spezialisten des Militärs sind am Unglücksort dabei, die Ursachen zu klären. Sie sollen unter anderem die Luft auf giftige Gase testen und gefährliches Material aus dem Gebiet entfernen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Noch immer gibt es kleinere Schwelbrände und es besteht auch noch die Angst, dass es weitere Explosionen geben könnte. Die Container mit den gefährlichen Chemikalien gehörten zu einem Transportunternehmen für Gefahrengut. Mehrere Manager des betroffenen Logistikunternehmens Ruhai sind bereits festgenommen worden. Die Behörden wollen klären, ob die Firma Sicherheitsstandards umgangen oder nicht eingehalten hat. Von einem historischen Besuch ist die Rede, wenn US-Außenminister Kelly heute nach Kuba reist. Anne-Kathrin Mellmann. US-Außenminister John Kerry eröffnet heute feierlich die Botschaft seines Landes in Kubas Hauptstadt Havanna. Damit wird die US-amerikanische Flagge wieder an der Uferpromenade Malecón wehen, 54 Jahre nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Hissen werden sie die drei ehemaligen US-Marineinfanteristen, die sie 1961 eingeholt hatten. An der Zeremonie nehmen US-Abgeordnete und kubanische Regierungsvertreter teil. Dissidenten sind nicht eingeladen. Mit einigen sowie mit Vertretern der Zivilgesellschaft will sich Kerry aber nach der Zeremonie treffen. Seit dem 20. Juli unterhalten die USA und Kuba wieder volle diplomatische Beziehungen. Im Kita-Tarifstreit zeichnet sich keine Einigung ab. Gewerkschaften und kommunale Arbeitgeber haben die Verhandlungen in offenbar ohne Ergebnis beendet. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, forderte die Gewerkschaften in unserem Programm auf, sich in der Sache zu bewegen. Wissen, dass es den Kommunen nicht gut geht. Es kommt ein weiteres hinzu, die Flüchtlingsproblematik. Wir wissen, das ist die Herkulesaufgabe für die Kommunen mit gravierenden finanziellen Folgen. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob die Stimmung bei den Eltern, auch in der Öffentlichkeit, wenn jetzt Widerstreiks im Kita kommen, ob die so positiv ist wie beim letzten Mal. Also es wird Anfang Oktober Streiks geben und ich glaube, am Ende wird man sich zumindest in dem Volumen des Schlichterspruchs bewegen müssen. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindenbundes. Die Bemühungen des griechischen Parlaments um ein drittes Hilfspaket und die Sparauflagen dauert an. Die Abstimmung war zunächst einmal für gestern Abend angekündigt, dann für heute früh. Spätestens am Vormittag muss es passieren, denn nachmittags treffen sich die Finanzminister der Eurogruppe, um eben über dieses Hilfspaket zu beraten. Frage jetzt an Thomas Bormann in Athen. Hat die Abstimmung schon begonnen? Ja, gerade eben hat sie begonnen. Sie kommen sozusagen gerade rechtzeitig. Die 300 Abgeordneten des griechischen Parlaments werden jetzt einzeln gefragt, stimmen sie mit Ja oder stimmen sie mit Nein? Und anhand der Redebeiträge, die wir die ganze Nacht gehört haben, wissen wir an sich schon, dass es eine große Mehrheit für das Hilfspaket geben wird. Viele aus der Opposition haben zwar heftig geschimpft gegen die Regierung von Ministerpräsident Tsipras und ihm vorgeworfen, durch seine zögerliche Politik habe er die Krise in Griechenland noch deutlich verschlimmert und deshalb sei jetzt das Hilfsprogramm umso größer und die Sparmaßnahmen umso härter. Trotzdem stimmt die Opposition hier weitgehend mit der Regierung. Die große Frage ist allerdings, wie viele Abweichler wird es innerhalb der Regierungspartei Syriza geben, die mit Nein gegen das Sparpaket stimmen, denn hier droht wirklich die Regierungspartei Syriza heute an diesem Streit zu zerbrechen. Eine echte Spaltung? Eine echte Spaltung, ja, denn die Abweichler haben schon damit begonnen, eine sogenannte Bewegung zu gründen. Daraus könnte eine neue Partei entstehen. Man könnte sie vielleicht die wahre Syriza nennen, weil sie sagen, das darf doch nicht wahr sein, dass die griechische Linkspartei Syriza einem Sparpaket zustimmt, wo doch diese Partei die Wahlen im Januar gewonnen hatte mit dem Versprechen, die Zeiten der Sparpakete ist vorbei. Aber Ministerpräsident Tsipras hat eben in seiner flammenden Rede nochmal gesagt, wir hatten doch nur die die Wahl zwischen dem Sparprogramm und dem finanziellen Selbstmord. Tsipras hat Bundesfinanzminister Schäuble auch quasi nochmal angegriffen in der Debatte und gesagt, Schäuble hatte doch schon offen damit gedroht, Griechenland aus der Eurozone zumindest für ein paar Jahre auszuschließen. Und das wäre, so Tsipras, finanzieller Selbstmord, denn mit einem Neuanfang mit der Drachme wäre Griechenland wirtschaftlich ruiniert, sagte er. Deshalb müssen wir zähneknirschend Ja zu diesem Hilfspaket sagen. Also da geht ein Riss durch Syriza, Realo Syriza zusammen mit der Opposition und auf der anderen Seite eben der linke Flügel. Herr Baumann, kurz zum Schluss. Könnte Tsipras sicher sein, nach Neuwahlen wieder die Regierung bilden zu können? Sicher sein nicht, aber ziemlich sicher, er ist nach wie vor sehr populär. Und wenn es jetzt schon im September Neuwahlen gibt, ist durchaus möglich, dass dieser Realo-Flügel von Syriza immer noch größte Partei ist und dann mit den Oppositionsparteien von konservativ bis sozialdemokratisch als riesengroße Koalition zusammengeht und dann das Hilfspaket mit Sparmaßnahmen die nächsten 3 Jahre umsetzt. Thomas Bormann direkt aus Athen. Weiter mit Aktuellem in Kürze. Das Jahr des griechischen Parlaments ist ja die Voraussetzung dafür, dass die Finanzminister der Euroländer auf ihrer heutigen Sitzung in Brüssel dem dritten Hilfspaket für Griechenland ebenfalls zustimmen. Michael Fuchs, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, präzisierte heute früh bei uns im Deutschlandfunk vor einer guten Stunde die Bedingungen der Bundesregierung. Zentraler Punkt der Verhandlungen heute ist die Teilnahme des IWF, des Internationalen Währungsfonds, und zwar komplett an dem Programm. Das ist die zentrale Hürde, über die wir zu springen haben und die wir alle als auch unabdingbar betrachten. Wenn es nicht gelingt, den IWF an Bord zu holen, dann wird Wolfgang Schäuble wohl heute nicht zustimmen. Das hängt wirklich von dem Ergebnis der Verhandlungen in Brüssel ab. Wenn das Ergebnis all das beinhaltet, was für uns Konditionen waren, dann gibt es ja keinen Grund abzulehnen. Aber wenn das nicht möglich ist, weil beispielsweise der IWF sich weigert, unter den jetzigen Bedingungen mitzumachen und sagt, wir müssen erst einen Schuldenschnitt durchführen und, ja, dann wird es schwierig. Michael Fuchs, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion. Bundesinnenminister de Maizière hat eine Überprüfung der Leistungen für Asylbewerber gefordert. Im ZDF brachte er mehr Sachleistungen statt Geldzahlungen ins Gespräch. Jan Gravert. Viele seiner Amtskollegen in Europa seien der Ansicht, dass die Standards in Deutschland sehr hoch seien und auch deshalb viele Asylbewerber in die Bundesrepublik wollten. Im Heute-Journal sagte de Maizière, die Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Deutschland seien genauso hoch wie das Monatsgehalt eines Polizisten im Kosovo oder Albanien. Deshalb brauche man eine Debatte über die europäischen Standards, der Menschenwürde und der Leistungen. Der CDU-Politiker räumte aber zugleich ein, dass man die Leistungen für Asylbewerber nicht beliebig kürzen könne. Das Bundesverfassungsgericht habe entschieden, dass sie wie Hartz IV eine Frage der Menschenwürde seien. De Maizière sagte, man könne aber mehr Sachleistungen machen und sich das Taschengeld ansehen. Der dritte deutsche Kinder- und Jugendsportbericht wird heute in Essen vorgestellt. Sportwissenschaftler und Mediziner stellen ihre Empfehlungen gegen Bewegungsmangel vor. Christian Breuer, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Schulsportstiftung, plädierte in dieser Sendung für regelmäßigen Sportunterricht. Mein Wunsch ist genau auch aus dem Blickwinkel der Schulsportstiftung genau das, dass eben man nicht unbedingt zu dem großen Leistungssportler werden soll, auch nicht durch unseren Bundeswettbewerb Jugendtrainier für Olympia und Jugendtrainier für Paralympics, sondern einfach vielleicht auch einer von denen ist, der einfach Sport für sich entdeckt und später, 20, 30 Jahre danach, doch noch Sport treibt, in einem Verein oder auch selbstständig. Ich glaube, das ist das, was erreicht werden muss. Es ist nur auch wiederum einfach zu sagen, Sport oder Schulsport soll, ja, das soll er auch, aber er muss die Möglichkeit dazu haben. Ja, man muss auch dem Sport die Möglichkeit geben, dies zu tun. Und da schneiden wir uns, glaube ich, gerade momentan stärker ins Fleisch, als eben die Methode, die dann angewandt wird, ob es am REC ist oder eben ein normales Fitnessprogramm. Christian Breuer, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Schulsportstiftung.